Omega Tau. Wissenschaft und Technik im Kopfhörer. Hallo, herzlich willkommen aus dem Windkanal. Okay. Das war natürlich ein Soundeffekt aus dem Internet. Wir waren aber tatsächlich am Windkanal der Universität Stuttgart und haben uns dort mit Dr. Werner Wirz unterhalten, der dort für den Betrieb des Laminarwindkanals zuständig ist. Bevor wir uns allerdings mit diesem Thema beschäftigen, habe ich hier noch drei Ankündigungen. Zum Ersten, falls ihr nicht wisst, wie man RSS-Feeds abonniert oder falls ihr einfach keine Werkzeuge dafür habt, könnt ihr jetzt auf der Webseite einen E-Mail-Newsletter abonnieren, der euch automatisch eine E-Mail zukommen lässt, wenn wir eine neue Episode veröffentlichen. Das heißt, ihr könnt mittels des E-Mail-Newsletters auf dem Laufenden bleiben und braucht keinen RSS-Reader. Zum Zweiten haben wir eine Seite bei Facebook eingereicht unter www.facebook.com. Facebook ist eins der vielen Social Networks, Web 2.0 mäßig. Und da gibt es jetzt eine Seite für Omega Tau. Da könnt ihr Fan werden, könnt euch quasi als Hörer des Omega Tau Podcasts outen. Würde uns sehr freuen, wenn das ein paar Leute machen würden. Auf omegataupodcast.net gibt es einen Link zur entsprechenden Facebook-Seite. Schlussendlich haben wir noch eine Telefonnummer, eine Mailbox eingerichtet, unter der ihr uns Feedback zukommen lassen könnt. Und wie gesagt, Podcast, Feedback in Audioform, besonders nützlich, weil wir es dann eben in Episoden spielen können. Die Nummer ist 03212 109 16 27, und natürlich findet sich die Nummer auf der Webseite. Rechts auf der Seite hat es ein großes rotes Telefon, da steht die Nummer drunter. Wir würden uns über Feedback auch auf diesem Weg sehr freuen. Okay, genug des Vorgeplänkels. Jetzt zum Thema Aerodynamik und Windkanal. Wir haben uns an der Uni die verschiedenen Windkanäle angeguckt, haben über aerodynamische Grundlagen geredet. Und unser Gastgeber war Dr. Werner Wirz. Mein Name ist Wirz und ich bin Mitarbeiter hier am Institut für Aero- und Gasdynamik. Ich halte hier am Institut Vorlesungen und bin zuständig für den Betrieb vom Laminarwindkanal. Windkanäle kommen zum Einsatz, um die aerodynamischen Eigenschaften von umströmten Objekten zu untersuchen, also insbesondere Flügel, Profilen oder ganzen Flügeln, Windkraftanlagen oder auch Gebäude. Also über 98% von unseren Industrieaufträgen gehen über Windkraftanlagen. Es ist halt einfach so, dass in den letzten Jahren der Markt enorm boomt für Windkraftanlagen. Man muss sich jetzt angucken, dass viele Anlagenhersteller Anlagen nach China und sonst wohin liefern. Gleichzeitig ist es so, dass die Anlagen im Laufe der Jahre exponentiell gewachsen sind von der Größe. Und dann macht es Sinn, auch für große Anlagen, jedes Mal, wenn man eine neue Anlage entwickelt, einen neuen Satz Profile zu entwickeln. Das Kernprinzip eines Windkanals beruht darauf, dass es aus aerodynamischer Sicht egal ist, ob sich ein Gegenstand durch Luft bewegt, wie im echten Flugzeug oder in der echten Windkraftanlage, oder ob man die Luft den Gegenstand umströmen lässt. Es kommt ausschließlich auf die Relativgeschwindigkeit an, und das macht man sich im Windkanal zunutze, wo das Testobjekt steht und die Luft um das Objekt herumströmt. Bei dem Laminarwindkanal ist es jetzt so, dass wir am Anfang einen sehr großen Einlaufbereich haben, wo wir Filtermatten und Siebe eingebaut haben. Diese Filtermatten sind im Prinzip was Ähnliches wie das, was man in Dunstabzugshauben hat. Und diese Filtermatten und Siebe, die sorgen dafür, dass die Strömung vergleichmäßigt wird. Wirbel, die in der Strömung sich noch befinden, die klingen dabei ab. Danach kommt der eigentliche Einlaufteil mit einer sehr hohen Kontraktion. In diesem Einlaufteil wird die Strömung sehr stark beschleunigt. Und stromab kommt dann die eigentliche Messstrecke, die genau genommen das kleinste von dem ganzen Windkanal ist. Weil der Querschnitt von dieser Messstrecke ist nur etwa ein Hundertstel vom Querschnitt von dem ganzen großen Einlaufbereich. Die Messstrecke hat 2 Quadratmeter. Stromab von der Messstrecke kommt das sogenannte Diffusor. Das ist ein Rohr, was sich im Winkel öffnet. Und die Strömung wird da quasi wieder abgebremst. Es erfolgt ein Druckrückgewinn. Und im Diffusor steht dann das eigentliche Gebläse drin. Das heißt, die Luft wird durch den Windkanal durchgesaugt und nicht so, wie man sich das normalerweise vorstellt, dass man von vornherein reinbläst, weil durch dieses Durchsaugen der Luft hat man im Einlaufbereich sehr geringe Störungen der Anströmung vorliegen und der Windkanal wäre gar nicht realisierbar, wenn man das Gebläse vorne dran hat. Die entscheidende Eigenschaft des Laminarwindkanals in Stuttgart ist, dass er eben ein Laminarwindkanal ist. Das bedeutet, es wird sehr viel Wert gelegt auf eine gute Strömungsqualität. Laminar bedeutet, dass die einzelnen gedachten Strömungslinien parallel zueinander laufen und quasi aufeinander geschichtet sind, ohne Austausch zwischen den gedachten Strömungslinien. Die andere Strömungsform neben Laminar ist eben turbulent, wo genau so ein Austausch stattfindet. Um die aerodynamischen Eigenschaften von umströmten Körpern in ruhiger Atmosphäre, also sozusagen im Idealfall, messen zu können, braucht man eben eine solche ideale Strömung, eine laminare Strömung auch im Windkanal. Dieser Laminarwindkanal, der wurde jetzt hier speziell in den 60er Jahren von Wortmann und Althaus aufgebaut, um Messungen an Tragflügelprofilen überhaupt zu ermöglichen. Und um sowas machen zu können, braucht man einen Windkanal, der eine extrem gute Strömungsqualität hat. Dieser Laminarwindkanal hat einen Turbulenzgrad, der wirklich vergleichbar ist mit ruhiger Luft in der freien Atmosphäre. Und es gibt weltweit nur sehr wenige Windkanäle, die überhaupt diese gute Strömungsqualität aufweisen. Dieser Turbulenzgrad ist quasi definiert als die Schwankungsgeschwindigkeiten, Restwirbeligkeit, die noch in der Strömung drin ist, dividiert durch die mittlere Geschwindigkeit vom Windkanal. Gerade für die Vermessung von Hochleistungsprofilen, sogenannten Laminarprofilen, ist es erforderlich, dass die Strömungsqualität extrem gut ist, weil diese Profile sich in turbulenten Bedingungen anders da verhalten wie unter laminarer Anströmung. Um das klar zu machen, man könnte zum Beispiel ein Laminarprofil normalerweise nicht in einem Kfz-Windkanal vermessen. Man bekäme da, um es mal vorsichtig auszudrücken, abweichende Ergebnisse heraus, die dann die Interpretation, zum Beispiel wenn man zwei verschiedene Profile miteinander vergleichen will, deutlich erschwert. Man könnte dann unter Umständen gar nicht mal sagen, welches ist jetzt für eine Segelflugzeuganwendung das Bessere. Als Profil des Tragflügels bezeichnet man die zweidimensionale Form des Flügels, wenn man ihn sozusagen von oben nach unten durchschneidet beziehungsweise von der Flügelspitze aus reinguckt. Dieses Profil ist entscheidend für die aerodynamischen Eigenschaften des Flügels. Je nach Gestaltung des Profils hat der Flügel mehr Auftrieb, mehr Widerstand, weniger Widerstand. Bevor wir uns weiter mit der Messung der Profileigenschaften beschäftigen, hier nochmal kurz ein, zwei physikalische Grundlagen. Der Widerstand und der Auftrieb eines Flügels hängt von verschiedenen Faktoren ab. Zum einen natürlich von der Geschwindigkeit. Wenn der Flügel doppelt so schnell angeströmt wird, produziert er den vierfachen Auftrieb und den vierfachen Widerstand. Die Geschwindigkeit geht also quadratisch ein. Des Weiteren spielt die angeströmte Fläche eine Rolle, wenn der Flügel doppelt so groß ist, aber auch doppelt so viel Auftrieb. Die Luftdichte geht dann auch noch linear in die Berechnung ein. Auch die Form des Flügels und die Form des Profils spielen eine wesentliche Rolle und diese Formen werden letztendlich über Beiwerte, also einheitslose Zahlen, ausgedrückt und es gibt für den Auftrieb den Auftriebsbeiwert, für den Widerstand den Widerstandsbeiwert. Alle anderen Eigenschaften, Flügelgröße, Geschwindigkeit, Luftdichte, sind sozusagen Umgebungseigenschaften, das heißt, das für die Profile charakteristische sind die beiden Beiwerte. Auftriebsbeiwert, Widerstandsbeiwert, CA und CW. Bevor wir uns um die Messung dieser Beiwerte kümmern, stellt sich noch die Frage, welche Eigenschaften gute Profile haben sollten. Bei einem Segelflugzeug ist es so, dass man zum Beispiel danach guckt, dass das Flugzeug eine sehr gute Gleitzahl haben soll. Das heißt, Auftrieb soll groß sein gegenüber dem Widerstand. Somit geht direkt die Auftriebsmessung und der Widerstand in die Leistungsfähigkeit von diesem Profil mit ein. Aber wenn zum Beispiel ein Segelflugzeug sehr gut steigen soll, dann ist es so, dass man nicht die Gleitzahl optimieren will, sondern zum Beispiel die Steigzahl. Da geht der Auftrieb viel größer ein als der Widerstand. Also kann man aus den Profildaten, die hier bestimmt werden, auch zum Beispiel diese Steigzahlen bestimmen und sieht, wie ist die Leistungsfähigkeit des Profils hinsichtlich der Steigzahl. Andere Anforderungen sind zum Beispiel, dass ein bestimmter Maximalauftrieb erreicht werden muss, dass das Flugzeug mit einer bestimmten Minimalgeschwindigkeit starten und landen kann. Andere Anforderungen sind dann zum Beispiel bei Windkraftanlagen in neuester Zeit, dass diese Profile auch noch leise sein sollen. In unserem Windkanal wird zum Beispiel auch die Schallabstrahlung von Tragflügelprofilen gemessen, wenn das gewünscht wird. Und wir können dann Profile miteinander vergleichen, die gleiche aerodynamische Leistungsfähigkeit haben, sich aber zum Beispiel akustisch unterscheiden. Das eine pfeift zum Beispiel wie Weltmeister und das andere ist ein relativ leises Profil. Und hier an unserem Institut werden speziell Profile entwickelt, die sehr leise sind für Windkraftanlagenanwendungen. Und das wird hier im Windkanal dann auch verifiziert, ob dem so ist. Ja. Diese Beiwerte ändern sich natürlich je nachdem, aus welcher Richtung das Profil angeströmt wird. Man nennt den Winkel zwischen der Luftströmung und der Profilsehne den sogenannten Anstellwinkel. Und der ist eine ganz charakteristische Größe für den Auftriebs- und Widerstandsbeiwert. Um diese beiden Beiwerte in Abhängigkeit vom Anstellwinkel grafisch darzustellen, gibt es das sogenannte Lilienthalsche Polardiagramm, kurz die Polare. Und das ist im Prinzip eine parametrische Kurve, die auf der X-Achse den Widerstandsbeiwert aufträgt und auf der Y-Achse den Auftriebsbeiwert. Und dann wird zu verschiedenen Anstellwinkeln eine Messung dieser beiden Beiwerte gemacht und diese werden dann in dieses Diagramm eingetragen. Es ergibt sich dann je nach Art des Profils eine ganz charakteristische Kurve und Experten können anhand der groben Form dieser Kurve bereits wichtige Eigenschaften des Profils erkennen. Zu den allgemeinen Messmethoden, die wir hier haben, für einfache Messungen, zum Beispiel, wenn man sich vorstellt, man möchte jetzt die Leistungsfähigkeit von einem Profil für eine Windkraftanlage untersuchen. Da interessiert einem Auftrieb und Widerstand und dann noch das Profilmoment. Widerstand wird bei uns über einen integrierenden Nachlaufrechen gemessen. Das ist im Prinzip ein Rechen, der sich zusammensetzt aus einer Vielzahl von Pitot-Röhrchen. Durch diese Pitot-Röhrchen wird der Impulsverlust stromab von dem Profil gemessen, also der Verlust an Geschwindigkeit durch Reibung am Profil wird an diesem Rechen gemessen und das ist ein Maß für den Widerstand. Der Auftrieb vom Profil, der wird bei uns in den meisten Fällen indirekt gemessen. Wir messen die Druckverteilung an den Windkanalwänden. Durch die Druckverteilung am Profil selber, diese Druckverteilung prägt sich sozusagen auf die Windkanalwände auf. Und man kann die letztendlich wie Aktio und Reaktio dort auch messen. Das hat für uns den Vorteil, wir brauchen für eine Auftriebsmessung eigentlich gar keine Sensorik direkt am Modell, sondern arbeiten über die installierte Sensorik an der Windkanalwand. Und was sehr wichtig ist, wir können die Modelle gegenüber der Messstrecke abkleben. Wenn man eine Waage verwenden würde, bräuchte man irgendwelche Spalte zwischen Modell und Windkanalwand. Das würde dazu führen, dass man Luft hat, die von der Druckseite auf die Saugseite von dem Profil strömt und somit im Prinzip die Umströmung von dem kompletten Modell halt nachteilig beeinflussen würde. Es ist so, dass hier über einen Bereich von etwa 7 Meter integriert wird und das Modell selber hat ja hier das, was jetzt eingebaut ist, etwa 0,5 Meter Spannweite. Und man integriert also schon über einen sehr großen Bereich im Vergleich zur Größe von dem Modell. Und nur dadurch ist es möglich, dass man exakte Werte für den Auftrieb halt ableiten kann. Wenn man nur an einer Stelle oder zwei punktuell messen würde, dann wäre das nicht relevant für den Auftrieb an dem Modell. Wir verwenden ein experimentelles Verfahren, um diese Integration zu machen. Man müsste sonst, glaube ich, 65 einzelne Aufnehmer an der Windkanalwand entlang haben, wenn man die Druckverteilung wirklich punktuell bestimmen würde. Es gibt aber Möglichkeiten, sowas experimentell zu integrieren. Wir verwenden so eine experimentelle Integration und bekommen dann über eine Windkanalwand einen Mittelwert des Druckes und müssen dann nur noch einen Druckaufnehmer einsetzen, um die Differenz von der linken zur rechten Windkanalwand zu messen. Die Messung erfolgt dann nur noch an einer Stelle, aber dieser Messwert, den man dort an einer Stelle erzielt, ist das Resultat von einer Integration über die ganze Länge der Messstrecke. Und hier sieht man Anbohrungen, die letztendlich an dieses Druckaufnahmesystem angeschlossen sind. Einzelne Röhrchen, die dann ins Sammelrohr gehen. In diesen Röhrchen stellt sich eine Hagen-Poiseuille Röhrströmung ein und damit ist die Durchströmgeschwindigkeit proportional zum Druckverlust und damit kann man über die ganze Länge experimentell integrieren. Werner Wirz hat gerade erwähnt, dass die Druckverteilung am Profil eine Maßgröße für den entstehenden Auftrieb ist. Dabei stellt sich natürlich dann die Frage, wie überhaupt der Auftrieb am Tragflügel entsteht. Und das hat logischerweise was mit der Druckverteilung zu tun. Durch die Krümmung von dem Tragflügelprofil ergibt sich halt auf der Oberseite lokal eine Beschleunigung der Strömung. Wir haben eine höhere Strömungsgeschwindigkeit und nach Bernoulli haben wir einen niedrigeren Druck. Und durch diesen niedrigeren Druck entsteht auf der Oberseite von dem Flügel halt eine Saugkraft. Und diese Saugkraft ist zu 2/3 verantwortlich für den Auftrieb von dem Profil. Nee, man kann sich den ganzen Sachverhalt auch so darstellen, dass man quasi um den T-Viertelpunkt von dem Flügel rum einen sogenannten tragenden Wirbel hat. Und die Zirkulation von dem Wirbel sorgt letztendlich dafür, dass man oben eine beschleunigte Strömung hat und unten eine verzögerte Strömung. Es ist wichtig zu verstehen, dass diese beiden Erklärungen nicht im Widerspruch stehen, sondern eigentlich das gleiche Phänomen aus zwei verschiedenen Blickwinkeln beschreiben. Man kann sich das vielleicht so vorstellen, allein wenn man von der Vorstellung ausgeht, dass die Luft oben durch die Profilform halt beschleunigt wird, dann bedeutet das letztendlich, dass ein Wirbel entsteht, weil diese Beschleunigung ja eine Rotation letztendlich vom Strömungsfeld dann darstellt und das ist wiederum eine Repräsentation für einen Wirbel. Ob man jetzt sagt, wir haben einen Wirbel, der dafür sorgt, dass diese Beschleunigung da stattfindet oder man sagt halt umgekehrt, wir haben eine Beschleunigung und dadurch habe ich ein Strömungsfeld, was ich letztendlich aus einem gleichförmigen Feld plus einem Wirbel darstellen kann. Das ist äquivalent. Die Beiwerte und deren Veränderung mit dem Anstellwinkel, dazu später mehr, sind die wesentlichen Charakteristiken für Flügelprofile. Allerdings ist auch der Momentenverlauf wichtig, da sich die Momente am Profil und damit am Flugzeug, am Tragflügel, abhängig vom Anstellwinkel ändern. Man macht sich manchmal keine Vorstellung davon, welche Kombinationen von Kräften für welche Anwendung wirklich relevant sind. Bei einem Flugzeug denkt man halt immer dran, okay, man muss ein Momentengleichgewicht mit dem Leitwerk herstellen, deswegen ist das Profilmoment und der Verlauf vom Profilmoment elementar wichtig. Aber bei Flugzeugen selber ist es auch schon so, dass sich bestimmte Lasten, zum Beispiel Wurzelbiegemomente und so weiter, auch aufgrund der Profilmomente ergeben und für die Statik somit also auch das Profilmoment entscheidend ist, nicht nur für die Aerodynamik. Genauso ist es bei Windkraftanlagen. Da gibt es ganz normale Betriebsfälle, wie die Anlage jetzt läuft. Dort hat man dann halt auch eine Drehung oder Biegung an der Wurzel durch die Biegemomente vom Profil selber. Deswegen kommt da das Profilmoment rein. Gleichzeitig ist es aber so, dass man bestimmte Lastfälle abdecken muss. Zum Beispiel darf die Anlage nicht wegfliegen bei einem Jahrhundertsturm und man geht dann davon aus, das Blatt steht vielleicht so oder so gegen den Wind und man muss dann neben dem Auftrieb, den das Blatt halt liefert, auch die Momente kennen, um die Statik an der Blattwurzel bestimmen zu können. Das Profilmoment wird bei uns über eine ganz einfache Kraftmessung bestimmt. Wir hängen das Modell beweglich im T-Viertelpunkt auf, haben dann einen Hebelarm und dann eine Kraftmessdose dran, mit der wir dann das Moment messen. Es ist einfach so, dass in dem Fall dann die Abklebung vom Modell entfernt wird. Wir machen dann eine spezielle Abklebung wieder hin, die so gut wie möglich das Modell abdichtet gegenüber der Windkanalwand und messen dann in der Konfiguration das Moment. Zum Verständnis der Vorgänge am Profil ist es auch sinnvoll, die Strömung so weit wie möglich sichtbar zu machen. Ein gängiges Vorgehen dafür ist ein sogenannter Wandanstrich, wo man das Profil mit einer Farbe anmalt, die dann quasi durch die Strömung auf dem Profil verwirbelt wird, sodass dann nachher auf dem Profil in der Farbe mehr oder weniger die Struktur der Strömung sichtbar wird. Es ist dann so, dass man nicht über den kompletten Bereich, den man jetzt vermisst, das Modell immer wieder mit einem Wandanstrich einstreicht, sondern wenn man zum Beispiel wissen möchte, warum jetzt zum Beispiel der CA-Wert nicht weiter ansteigt und die Kurve weiter nach rechts rüber verläuft, dann macht man einen sogenannten Wandanstrich und an diesem Wandanstrich kann man dann ablesen, wie weit die Strömung jetzt noch anliegend war, die Grenzschicht am Modell und ab wo die Grenzschicht sich abgelöst hat und kann damit wiederum Rückschlüsse drauf ziehen, wie das Modell zum Beispiel weiter verbessert werden könnte. Für viele Eigenschaften des Profils ist insbesondere die Strömung in Wandnähe, also ganz nah am Flügel, relevant, die sogenannte Grenzschicht. Man kann sich das vereinfacht so vorstellen, wenn ein Körper umströmt wird, dann wird in direkter Wandnähe aufgrund der Reibung die Luft abgebremst und an der Körperoberfläche kommt die Luft quasi zum Stehen. Also wir haben einen Bereich, wo wir von der Außengeschwindigkeit bis auf Geschwindigkeit 0 an der Körperoberfläche gehen. Und dieser Bereich ist bei normalen Anwendungen hier sehr klein. Bei einer Profiltiefe von vielleicht einem halben Meter hat diese Grenzschicht eine typische Abmessung in der laminaren Grenzschicht von etwa einem Millimeter. Aber dieser Bereich, obwohl der so klein ist, ist mitentscheidend für die Profileigenschaften. Das heißt, es ist entscheidend, ob dieser schmale Bereich, dieser Übergangsbereich von außen nach innen, ob der laminar ist, schön geschichtet, oder ob er verwirbelt ist, turbulent. Wenn er verwirbelt ist und wir haben eine turbulente Grenzschicht, dann haben wir eine sehr viel höhere Reibung an der Oberfläche und somit einen viel höheren Profilwiderstand lokal. Unter bestimmten Umständen kann es vorkommen, dass die Grenzschicht und damit die Strömung es nicht mehr schafft, an dem Flügel entlang zu strömen, sondern sich von dem Flügel ablöst. Eine abgelöste Grenzschicht produziert natürlich extrem viel Widerstand. Zudem ist es so, dass dann unter Umständen auch der Auftrieb vom Tragflügelprofil zurückgeht. Es gibt allerdings Fälle, bei denen zum Beispiel eine gezielt abgelöste Grenzschicht durchaus wünschenswert ist. Man braucht sich nur mal vorzustellen, ein Verkehrsflugzeug, was zur Landung reinkommt, muss bis zu einem gewissen Grad ja auch abbremsen. Deswegen ist es so, dass da eine abgelöste Grenzschicht nicht unbedingt ausschließlich negativ gesehen wird, sondern wenn man trotz hohem Auftriebsbeiwert einen hohen Widerstandsbeiwert erzielen kann durch so eine partiell abgelöste Grenzschicht, dann ist es so, dass man dadurch ein gutes Abbremsen erreichen kann und man kann einen steilen Anflug realisieren. Der ein oder andere kennt wahrscheinlich diese Bilder aus der Automobilindustrie, wo ein Fahrzeug im Windkanal steht und dann ein Typ davor mit so einem Art Gartenschlauch, wo Rauch rauskommt. Und der Rauch, der schmiegt sich dann um das Auto rum. Und Ziel des Ganzen ist natürlich klar zu machen, wie strömungsgünstig das Auto tatsächlich ist. Die Frage ist, ob sowas in der Profilvermessung, in der Aerodynamik, im wissenschaftlichen Sinne auch eine Rolle spielt. Wenn wir in unserem Kanal vorne Rauch einspritzen würden, dann hätten wir einen ganz anderen Strömungszustand als ohne das Einspritzen vom Rauch. Deswegen würde das in unserem Fall eigentlich gar keinen Sinn machen. Wir setzen Rauchsonden dann ein, wenn wir Details der Strömung untersuchen wollen. Dann wird aber eine sehr kleine Rauchsonde, zum Beispiel über ein 2 mm Röhrchen, angebracht. Und das Röhrchen wird von hinten ans Profil rangeführt und es kommt nur sehr, sehr wenig Rauch raus. Das würde man dann mit dem bloßen Auge fast gar nicht sehen. Das wird dann mit Laserlichtschnitt beleuchtet und mit speziellen Kameras dann aufgenommen. Allerdings gibt es die Möglichkeit, die Grenzschicht auch über Thermokameras sichtbar zu machen. Also es gibt die Möglichkeit, zum Beispiel solche komplizierten Grenzschichtzustände an einem Windkanalmodell auch ohne einen Anstrich oder ein Einbringen von Rauch sichtbar zu machen. Und zwar kann man eine sogenannte Infrarottechnik einsetzen. Da gibt es spezielle Infrarotkameras, mit denen man die Temperaturverteilung auf dem Windkanalmodell messen kann. Und in unserem Fall ist es so, dass wir dann vor dem Versuch die Windkanalmodelle aufheizen auf eine etwas höhere Temperatur als die Umgebung, etwa vielleicht 10 Grad Übertemperatur. Dann wird der Windkanal eingeschaltet und durch die Strömung wird dann das Modell gekühlt. Und in den Bereichen, wo man eine turbulente Grenzschicht hat, kühlt sich die Oberfläche vom Modell viel schneller ab. Und man sieht dann sofort, wo dieser turbulente Bereich der Grenzschicht ist, weil man dort halt einfach eine niedrige Temperatur mit der Thermokamera sieht. Um den Unterschied zwischen laminarer und turbulenter Strömung etwas deutlicher zu machen, haben wir das Ganze akustisch hörbar gemacht. Dazu haben wir ein kleines Mikrofon in entsprechende Strömungen eingebracht und das Ergebnis dann verstärkt und aufgenommen. Zunächst mal hier die laminare Strömung. Man hört mehr oder weniger nichts. Und jetzt dann turbulent. Durch diese Sichtbarmachung von Turbulenzen als Schall ist natürlich auch klar, dass Turbulenzen genauso wie Schall Luftverwirbelungen, Luftdichteänderungen sind. Und demnach stellt sich natürlich auch die Frage nach der Schallentwicklung von Profilen. Wir haben ja vorhin schon mal kurz erwähnt, dass das insbesondere für Windkraftanlagen relevant ist. Wenn die turbulente Grenzschicht über die Profilhinterkante drüber geht, dann kann man sich das so vorstellen, dass man immer kleine einzelne Wirbelchen hat, die halt hinten über eine scharfe Kante drüber gehen. Und die sorgen dann dafür, dass eine Schallabstrahlung an der Hinterkante stattfindet. Und für Fälle, wo man einen niedrigen Anströmturbulenzgrad hat, dann ist es so, dass diese Schallabstrahlung durch die turbulente Grenzschicht an dem Profil selber die Hauptlärmquelle für so ein Profil darstellt. Wir haben uns dann nach der Frage erkundigt, wie diese Schallentwicklung im Windkanal am Profil gemessen wird. Es ist so, dass die Betriebsgeräusche bei dem Windkanal deutlich größer sind, wie das eigentliche Geräusch, was von der Hinterkante des Tragflügels abgestrahlt wird. Man braucht eine spezielle Sensorik, entweder ein Mikrofon-Array oder eine spezielle Hitzdraht-Messmethode, mit dem es möglich ist, so eine Art Schallortung durchzuführen, sodass man im Prinzip nur das Signal prozessiert, was wirklich von der Hinterkante kommt und das andere, was durch Betriebsgeräusche vom Kanal kommt, halt ausblenden kann. Nach diesen eher allgemeinen Diskussionen haben wir uns dann mal angeschaut, was derzeit im Windkanal überhaupt aufgebaut ist, welcher Versuch dort gerade durchgeführt wird. Also was wir jetzt hier im Kanal sehen, ist ein Grundlagenexperiment, was über die DFG, Deutsche Forschungsgemeinschaft, gefördert wird. Ein sehr spezielles Experiment, bei dem es darum geht, sogenannte Spätstadien der Transition zu untersuchen. Das ist quasi der Bereich, wo die laminare Grenzschicht in eine turbulente Grenzschicht übergeht. Dieser Übergangsbereich ist extrem kompliziert. Es geht ja über mehrere Stadien von einer sauber geschichteten laminaren Strömung in eine verwirbelte, turbulente Strömung über. Und einige dieser Stadien sind noch nicht so weit erforscht, dass man genau weiß, wie die Physik da jetzt abläuft. Dieses Grundlagenexperiment dient dazu, das quantitativ durch gezielte Fragestellungen an die Natur quasi nachzuvollziehen. Wozu werden dann eigentlich die Ergebnisse benötigt? Wer interessiert sich für diese Vorgänge? Wenn man Tragflügelprofile entwerfen will, die niedrige CW-Werte haben, dann versucht man, die laminare Grenzschicht so lang wie möglich zu machen. Aber man möchte auch genau wissen, wo dann quasi der Übergang in eine turbulente Grenzschicht stattfindet. Und dafür brauchen wir bestimmte Vorhersageverfahren. Diese Vorhersageverfahren sind heute immer noch vergleichsweise ungenau, weil einfach über diese Vorgänge in diesem Übergangsbereich von Laminar zu turbulenter Grenzschicht zu wenig Kenntnis herrscht. Und unsere Experimente zielen dahin, diesen Kenntnisstand zu verbessern, sodass eine genauere Vorhersage dieses laminarturbulenten Umschlagspunktes möglich ist, womit man dann wiederum die Möglichkeit hat, Profile zu entwickeln, die niedrigere Profilwiderstände aufweisen. Okay, wie sieht der konkrete Versuchsaufbau aus? Wir haben hier ein Modell eingebaut, bei dem ist im vorderen Teil eine sogenannte Schlitzstörquelle eingebaut. Und diese Schlitzstörquelle ist verbunden mit insgesamt 116 einzelnen Röhrchen. Diese Röhrchen sind mit einem Lautsprechersystem verbunden, was man jetzt hier im Hintergrund so summen hört. Also wir haben 116 einzelne Lautsprecher, die über digitale Signalgeneratoren angesteuert werden. Und über dieses Lautsprechersystem können wir ganz gezielt bestimmte Störungen in die Grenzschicht eingeben und wir können stromab mit einer Hitzdrahtsonde verfolgen, wie sich diese Störungen entwickeln. Nachdem wir den Begriff Hitzdrahtsonde jetzt bereits mehrmals erwähnt haben, wird es Zeit, das mal zu erläutern. Die Hitzdrahtsonde ist ein spezieller Sensor, mit dem man Strömungsgeschwindigkeit messen kann. Das ist ein sehr dünner Draht mit nur 5 Mikrometern Durchmesser, der quasi zwischen zwei Stecknadelspitzen gespannt ist, eine Länge von etwa 1,5 Millimetern hat. Und dieser Draht wird aufgeheizt auf etwa 150 bis 200 Grad und durch die Strömungsgeschwindigkeit wird der Draht abgekühlt. Und diese Abkühlung kann man umsetzen in ein elektrisches Signal. Und dieses Signal kann man verstärken und kann damit quasi punktgenau die Strömungsgeschwindigkeit und vor allem die sehr dünne Wandgrenzschicht an so einem Tragflügelprofil vermessen. Im Rahmen des Versuchs werden sukzessiv komplexere Störungen in die Strömung eingebracht und deren Effekt vermessen. Das Projekt läuft jetzt schon über mehrere Jahre und man verfolgt die Zielsetzung mit vergleichsweise einfachen Störungseingaben, erstmal bekannte Sachverhalte nachzuvollziehen und dann zu immer komplizierteren Störungsformen zu gehen, die man dann untersucht, die immer näher an der Realität sind. Eine einfache Störungsform wäre zum Beispiel, dass man eine sinusförmige Welle in die Grenzschicht einbringt, die nur einen einzigen Ton quasi darstellt. Wie sich so eine Welle stromab entwickelt, das ist im Prinzip bekannt und kann mit existierenden Verfahren halt verglichen werden. Wenn man aber jetzt ein ganzes Band von Wellen hat, zum Beispiel ein weißes Rauschen, was man eingibt, dann ist es schon wiederum so, dass es da sehr schwierig ist, überhaupt vorherzusagen, wie sich das stromab entwickelt, weil da eine Vielzahl von Frequenzen miteinander interagieren können. Unsere Untersuchungen gehen halt dahin, Modellfälle für solche komplizierteren Spektren zu untersuchen. Und das wird dann in unserem Haus mit numerischen Ergebnissen, direkten numerischen Simulationen verglichen. Weil diese Grenzschicht und deren Verhalten so eine wesentliche Rolle für die Profileigenschaften spielt, wird auch mit sogenannter Grenzschichtbeeinflussung gearbeitet. Eine laminare Grenzschicht ist schön gleichmäßig geschichtet. Es findet quasi kein Austausch statt von wandnaher Schicht nach weiter außen. Und somit hat man, wir nennen das einen Impulsaustausch, man hat sozusagen keinen Impulsaustausch von innen nach außen. Und wenn jetzt die Grenzschicht verzögert wird, dann wird quasi in wandnaher Gegend die Energie vernichtet, die Grenzschicht verzögert sich und kommt dann letztendlich zur Ablösung. Wenn ich jetzt die Grenzschicht künstlich turbulent mache, bekomme ich quasi eine Mischungsbewegung von außen nach innen und ich bekomme Energiezufuhr in den wandnahen Bereich. Der wandnahe Bereich wird nicht so schnell abgebremst. Das bedeutet, die Grenzschicht kann länger an dem Profil anliegen und kann dem Profil vielleicht bis nach hinten folgen. Erreicht wird das Ganze durch sogenannte Turbulatoren. Das wird zum Beispiel bei Segelflugzeugprofilen eingesetzt, wo man genau weiß, ab der Stelle soll die Grenzschicht turbulent sein. Oder auch bei Windkraftanlagen, wenn man zum Beispiel vermeiden will, dass laminare Grenzschicht bis an die Hinterkante geht, weil in dem Fall kann es auch zu tonalem Lärm kommen, der dann in der Nachbarschaft nicht gern gehört wird. Und deswegen kann man auch da solche Turbulatoren aufbringen. Ein beliebtes Diskussionsthema unter Segelfliegern ist, welche Art von Turbulator die bessere ist. Der Segelflugzeughersteller Schempirth aus Kirchheim verwendet Zackenbänder. Im Gegensatz dazu verwendet die Firma Schleicher Ausblasungen, wo also über einen Lufteinlauf Luft angesaugt wird, die dann über kleine Löcher in die laminare Grenzschicht eingeblasen wird und dadurch findet auch eine Energiezufuhr statt. Je nachdem, wie man das jetzt sieht, diese kleinen Löcher bei Schleicher, um diese kleinen Löcher zu betreiben, benötigt man ja auch irgendwo Zapfluft und man hat auf jeden Fall da halt auch einen Energieverlust. Es ist jetzt schwer zu entscheiden, wenn der Turbulator optimal auf die Gegebenheit angepasst ist, ob es günstiger ist, mit so einem Zackenturbulator, mit einem Noppenturbulator oder mit Blaslöchern zu arbeiten. Der große Vorteil von Blaslöchern ist natürlich, im Prinzip habe ich die Möglichkeit, diesen Turbulator abzuschalten. Das heißt, ich kann zum Beispiel für positive Klappenausschläge so eine Turbulatorreihe auf vor dem Klappenspalt anbringen und kann dafür sorgen, dass ab dort die Grenzschicht turbulent ist und für den Schnellflug, wo die Klappe wieder nach oben gestellt wird, könnte ich diesen Turbulator abschalten. Wenn ich einen mechanischen Turbulator habe, der aufgeklebt ist, den kann ich ja im Flug nicht entfernen. Wenn ein Turbulator wirklich sehr gut angepasst ist an die Problemstellung, genau auf den Geschwindigkeits- oder Reynolds-Zahlbereich optimiert und an bezüglich der Stelle, wo er sitzt, optimiert ist, dann wird man sehr geringe Unterschiede zwischen den einzelnen Turbulatorformen finden. Die Unterschiede sind dann so gering, dass es sogar sehr schwierig ist, diese Unterschiede überhaupt zu messen. Deswegen ist es sehr schwierig, darüber zu spekulieren, vor allem allgemein darüber zu spekulieren, welcher Turbulator jetzt der bessere sein könnte. Es hängt zum Teil auch noch von der Problemstellung jetzt ab, zum Beispiel wie groß die Ablösung dahinter wäre, wenn der Turbulator nicht da wäre. Das kann dann dazu führen, dass man zum Beispiel mit einem Noppenturbulator, der zwischen den einzelnen Noppen quasi noch die Grenzschicht ungestört durchlässt, vielleicht in bestimmten Fällen einen etwas geringeren Widerstand erzielen kann, wie mit einem Zackenturbulator, der über den ganzen Bereich gleichzeitig halt den Grenzschichtumschlag bewirkt. Neben dem Windkanal hing eine ganze Sammlung solcher verschiedener Turbulatorbänder. Das legt nahe, dass man das tatsächlich experimentell ausprobieren muss. Sowas muss experimentell ausprobiert werden, weil es gibt da eine Vielzahl von Parametern, angefangen von der Höhe von diesem Turbulator und der Positionierung von diesem Turbulator. Und das muss experimentell ausprobiert werden, weil man will ja zum Beispiel bei Hochleistungsprofilen die letzten 1 oder 0,1% herausholen. Und dafür ist es erforderlich, dass man da sozusagen eine Art Feintuning macht. Neben der Form des Profils und natürlich der Gesamtform des Flügels als dreidimensionales Objekt spielt auch noch die Oberflächengüte eine Rolle. Da ist es natürlich so, dass wir hier versuchen, sozusagen eine bestmögliche Oberflächengüte herzustellen, damit man eine gute Referenz hat. Bei uns werden die Modelle zum Schluss mit 1200er Papier nass geschliffen und dann aufpoliert. Und die Restrauigkeit liegt dann in der Größenordnung von 1,5 bis 2 Mikrometern. Es ist dann so, dass diese Oberflächengüte, außer vielleicht im Bereich von Segelflugzeugen, normalerweise an einer richtigen Anlage nicht erreicht werden kann. Dann geht man her und versucht, die schlechtere Oberfläche, die diese Anlage eventuell hat, unter Umständen auch wiederum im Windkanal zu simulieren, um zu sehen, ob eine schlechtere Oberfläche dann auf die Leistung eine Auswirkung halt hat. Für mich stellt sich die Frage, warum Windkanäle heute überhaupt noch notwendig sind. Man könnte sich ja vorstellen, dass im Zeitalter moderner und mehr oder weniger unbegrenzter Rechenleistung all diese Dinge numerisch per Simulation am Rechner herausgefunden werden können. Obwohl die Rechnerleistung heute schon ein sehr hohes Niveau erreicht hat, benötigt man immer noch einen Windkanal, um zum Beispiel theoretische Daten zu validieren. Man braucht so einen Windkanal zum Beispiel bei Tragflügelprofilen, um die Leistungsfähigkeit der Profile nachzuweisen. Gleichzeitig ist es aber so, dass man zum Beispiel die Lasten, die nachher dann zum Beispiel auf eine Windkraftanlage draufkommen, halt nachweisen muss. Und in beiden Fällen haben die numerischen Verfahren halt immer noch gewisse Defizite. Und für eine Nachweisführung, zum Beispiel bei einer Windkraftanlage, werden normalerweise theoretische Berechnungen nicht als 100% verlässlich halt akzeptiert. Und das ist einer der Arbeitsgebiete von einem Windkanal. Andere Arbeitsgebiete sind zum Beispiel im Bereich der Grundlagenforschung, dass es noch einige physikalische Phänomene gibt, die noch nicht vollständig geklärt sind und die man auch dann eigentlich erst klären kann, wenn man sich über das Experiment darüber im Klaren geworden ist, wie diese Phänomene überhaupt ablaufen. Da ist es so, dass man mit so einem Windkanal quasi einen elementaren Beitrag dazu liefern kann, dass überhaupt auf der numerischen Seite Modellbildung stattfinden kann. Auf der anderen Seite wird natürlich im Windkanal üblicherweise ein Modell vermessen und es stellt sich die Frage nach der Übertragbarkeit der Ergebnisse, die man im Windkanal erzielt, hin zum echten Ding, zum echten Flügel, zur echten Windkraftanlage. Ich würde mal so sagen, die Randdaten, die man jetzt hier im Windkanal ermittelt, sind 1:1 zu übertragen. Wenn aber zum Beispiel das Profil dann jetzt doch in einer turbulenteren Atmosphäre operiert und wir haben hier die Messungen in einem turbulenzarmen Windkanal gemacht, dann ist es fraglich, wie weit das jetzt übertragbar ist. Zum Beispiel, wenn ich hier an die Bodengrenzschicht denke und man operiert mit einem Profil ganz nah über dem Boden. Das wird halt über diesen Windkanal jetzt nicht direkt simuliert. Wie groß die Auswirkung selber dann wieder ist, das steht auf einem ganz anderen Blatt und ist so einfach nicht zu beantworten. In letzter Zeit gehen auch von uns einige Untersuchungen dahin, dass man versucht, diese Übertragbarkeit, den Flugzustand und so weiter, abhängig von den Randbedingungen auch zu überprüfen. Aber man kann davon ausgehen, dass die Daten, die jetzt hier für, sagen wir mal, turbulenzarme Luft ermittelt werden, auch in dem Flugversuch erreicht werden. Vorausgesetzt, die Modelle, die im Flugversuch dann auch eingesetzt werden, also der Tragflügel, weist zum Beispiel ähnliche Qualität der Oberfläche und Genauigkeit auf wie im Windkanal, was auch nicht immer gegeben ist. Bei der Übertragbarkeit vom Modell zum echten Gegenstand ist die sogenannte Rehzahl zu beachten. Wir sind gar nicht darauf angewiesen, Absolutwerte der Geschwindigkeit genau einzuhalten, sondern in der Aerodynamik erhält man eine sogenannte Vergleichszahl, eine Ähnlichkeitszahl ein. Das ist die sogenannte Reynolds-Zahl, die sich zusammensetzt aus der Profiltiefe mal der Strömungsgeschwindigkeit und das wird dann noch durch die kinematische Viskosität geteilt. Also für uns ist es immer wichtig, das Produkt aus Profiltiefe mal Strömungsgeschwindigkeit einzuhalten, weil man dadurch dann die Strömungsvorgänge exakt übertragen kann in einen anderen Maßstab. Das heißt, wenn bei uns zum Beispiel das Modell sehr klein ist, dann müssen wir mit einer großen Strömungsgeschwindigkeit fahren, um denselben Strömungszustand zu erzielen, wie zum Beispiel an einem Flügel, der jetzt langsamer fliegt, dafür aber größer ist. Neben der Rehzahl gibt es noch eine ganze Reihe anderer Ähnlichkeitszahlen, die bei der Übertragbarkeit von Modell zur echten Welt zu beachten sind. Ja, also Ähnlichkeitszahlen, da kommt man mit 50 nicht aus. Es gibt natürlich mehr oder weniger wichtige für die jeweilige Problemstellung. Und in unserem Fall, wenn wir uns mit Niedriggeschwindigkeitsanwendungen rumschlagen, da ist die Reynolds-Zahl schon jetzt mal die elementare Größe. Wenn wir aber dann in der Geschwindigkeit schneller werden, muss man sich schon Gedanken machen bezüglich der Machtzahl. Hier ist es so, dass wenn der Kanal voll läuft, auch die Machtzahl schon eine gewisse Rolle spielt und nicht mehr ganz zu vernachlässigen ist. Die Machtzahl beschreibt das Verhältnis der aktuellen Strömungsgeschwindigkeit und der Schallgeschwindigkeit bei den aktuellen Verhältnissen. Mach 0,5 wäre also die Hälfte der Schallgeschwindigkeit, Mach 1 wäre die aktuelle Geschwindigkeit, ist gleich der Schallgeschwindigkeit. Man muss den Versuch im Prinzip auf die Gegebenheiten im Windkanal anpassen. Und durch diese Ähnlichkeitszahlen hat man die Möglichkeit zu einer gewissen Freiheit in der Wahl der Profiltiefe und der Strömungsgeschwindigkeit. Und das nutzt man dahingehend aus, dass man sich den idealsten Modellmaßstab raussucht für diese Messung. Und solange diese Ähnlichkeitszahlen eingehalten werden, ist genau genommen eine 1:1 Übertragung möglich in einen anderen Geschwindigkeits- und Größenbereich. Durch die Größe des Windkanals, der Messstrecke und der möglichen Geschwindigkeit, 300 km/h, ist natürlich dann auch die Grenze der Anwendungsmöglichkeiten dieses Windkanals definiert. Ich kann kein Jumbo-Profil bei 900 km/h simulieren oder vermessen, weil der Windkanal keine 900 km/h erlaubt. Und wenn ich das Modell kleiner mache, müsste ich ja noch schneller strömen, um die entsprechenden Ähnlichkeitszahlen zu erreichen. Außerdem entsteht auch noch das Problem, dass wenn ich aufgrund kleinerer Modelle die Strömungsgeschwindigkeit erhöhe, dass dann die Machzahl nicht mehr passt. Das Problem ist nicht unbedingt nur die Geschwindigkeitsbegrenzung. Man könnte jetzt auf die Idee kommen, wir bauen da jetzt einfach einen dreimal so starken Antrieb rein. Aber bei voller Geschwindigkeit von meinem Windkanal hat man schon eine Machzahl von etwa 0,27. Und wenn ich die Geschwindigkeit jetzt verdreifache, dann habe ich schon fast einen Überschallwindkanal. Und dann ist natürlich die Übertragbarkeit auf einen Flugfall, der bei niedriger Machtzahl stattfindet, nicht gegeben. Sie müssten genau genommen dann beide Kennzahlen einhalten, die Machtzahl und die Reynolds-Zahl, und das widerspricht sich dann in so einem Fall jetzt. Das ist das Problem, ja. Wie bereits erwähnt, ist das Profil ja mehr oder weniger der zweidimensionale Schnitt durch den Flügel. Und damit beschäftigt sich die Profilmessung eben auch mit den Eigenschaften eines quasi unendlich langen Flügels mit diesem Profil. Allerdings sind Flügel in der Praxis nicht unendlich lang. Und deshalb stellt sich die Frage, inwiefern dreidimensionale Effekte auf dem Flügel eine Rolle spielen und inwiefern die im Windkanal untersucht werden können. Also in unserem Fall ist es so, dass man dann einen sehr kleinen Flügel einbauen müsste, bei dem man zum Beispiel nur in Reynolds-Zahlen reinkäme, die normalerweise bei Modellflugzeugen Anwendung finden. Und da stellt sich dann die Frage, ob man von den Ergebnissen dann Rückschlüsse drauf zieht auf dreidimensionale Effekte an manntragenden Segelflugzeugen oder an 100 Meter großen Windkraftanlagen. Also es hängt immer davon ab, wenn der Windkanal groß genug wäre, dann wäre es möglich, auch bei vernünftigen Reynolds-Zahlen dreidimensionale Effekte zu untersuchen. Hier in dem Fall ist es so, dass da die Abmessungen ja begrenzt sind, muss das Modell entsprechend relativ klein werden. Bei all diesen Schwierigkeiten, warum vermisst man Profile dann eigentlich nicht im Flug? Es gibt immer wieder Versuche, die Leistung von einem Profil im Flug zu messen, aber es ist halt einfach sehr schwierig, das experimentell umzusetzen. Der Aufwand ist halt sehr groß. Man muss dann jedes Mal, wenn irgendetwas ist, landen, muss die Messapparatur ändern. Und deswegen ist es so, dass sich das zum Beispiel für kommerzielle Zwecke, bei denen man jetzt 25 Polaren pro Tag messen will, halt ist es einfach nicht einsetzbar, nicht umsetzbar. Who's this with the temple of contradictions? No, that's not me, I never do that. Don't try to tell me differently. Don't make me face up to my hypocrisy. 'Cause I've been spinning to the wind. I've been chasing fire. This wandering heart of mine's traded integrity for compromise. Can you help these concrete feet walk away from temptation? Godspeed. I'm weakening like the seams in my worn out faded jeans. Hey God, can you come and clean up my insides? I'm tired of whitewashing the outside. Here's my unfed heart bleeding down by sleeve. Can you hear it beating out? Forgive me, forgive me. Can you hear it beating out, forgiving me? I say I'm an honest person. So when did my tongue become coated with white lies? I say I'm a wholesome woman. So how come I've been in the dark too much with this guy? I feel like a basket that keeps trying to hold water. I feel like a traitor, kisses his friend then turns him over. Hey God, can you help these concrete feet walk away from temptation? Godspeed. I'm weakening like the seams in my worn out faded jeans. Hey God, can you come and clean up my insides? I'm tired of whitewashing the outside. Here's my unveiled heart bleeding down my sleeve. Can you hear it beating out? Forgive me, forgive me. Can you hear it beating out? Forgive me. Godspeed. I'm weakening like the seams in my worn out faded jeans. Hey God, can you come and clean up my insides? I'm tired of whitewashing the outside. Here's my unfair. Neben dem Laminarwindkanal gibt es auch noch andere Arten von Windkanälen. Es gibt Windkanäle für jeden Einsatzbereich. Wir haben jetzt hier einen Windkanal, der sich hauptsächlich darauf spezialisiert hat, Profilmessungen zu machen an Tragflügelprofilen, die zum Beispiel bei Segelflugzeugen, kleinen Zubringerflugzeugen, Windkraftanlagen und so weiter halt vorkommen. Man findet dann auch Windkanäle, die sich rein auf Kfz-Messungen spezialisiert haben. Dort gibt es auch jede Menge kommerzielle Kanäle. Und man findet für alle möglichen Einsatzbereiche noch Windkanäle, die irgendein spezielles Tätigkeitsfeld halt haben. Zu meinem Arbeitsgebiet gehören drei Windkanäle. Zum einen der Laminarwindkanal, dann der Böenwindkanal, der für Spezialmessungen entwickelt wurde, der wesentlich größere Messstrecke hat, aber eine schlechtere Strömungsqualität. Und dann haben wir noch für Messungen in einem kleinen oder in einem niedrigen Geschwindigkeitsbereich einen sogenannten Modellwindkanal. Ja, wir haben allein hier an unserem Institut nochmal zwei Überschallwindkanäle, ein sogenanntes Stoßwellenrohr, was bis Mach 4 geht, und einen kleineren Windkanal, der auch Überschall simulieren kann. Und es gibt Windkanäle in anderen Städten. Da gibt es einen Kryo-Windkanal, mit dem ist es möglich, sehr hohe Reynolds-Zahlen zu erreichen, dadurch, dass man halt die Luft runterkühlt und damit halt die Dichte direkt ändert. Wir haben uns dann den Böenwindkanal angeschaut. Die Messstrecke hat einen Durchmesser von so 6,3 Metern. Der Windkanal hat im Einlauf keine Filter und Siebe, sondern stellt sich da wie ein riesen Föhn und saugt einfach die Luft direkt aus der freien Atmosphäre an. Die Strömungsgeschwindigkeit in dem Windkanal liegt so bei 17 Metern pro Sekunde und er hat etwa die gleiche Antriebsleistung wie der Laminarwindkanal, so etwa 220 kW. Dadurch, dass vorne der komplette Einlaufteil fehlt, keine Filtermatten und Siebe, saugen wir natürlich auch die ganze Turbulenz der Atmosphäre mit an, die sich zum Beispiel durch die Umströmung der Gebäude Strom auf und so weiter ergibt. Aber es gibt eine Vielzahl von Messungen, wo es gar nicht mal so darauf ankommt, einen sehr niedrigen Turbulenzgrad zu haben. Und für diese Art Messungen ist es dann zum Teil günstig, wenn ich eine sehr große Messstrecke habe. Eine Messstrecke, wo man, wie wir jetzt auch, halt einfach reingehen kann. Der Kanal wurde am Anfang mal gebaut, um gezielt eigentlich Böen zu generieren, weil man wollte sehen, wie das Verhalten von Kleinwindkraftanlagen auf solche Böen ist, das Regelverhalten von Kleinwindkraftanlagen. Jetzt ist es so, dass wir gar keine gezielten Böen mehr generieren in dem Kanal, sondern einfach die gegebenen Bedingungen nutzen, um halt einen Windkanal zu haben, der eine große Messstrecke hat. Und die Böigkeit, die wir jetzt hier aus der Anströmung quasi mit einsaugen, die kompensieren wir dann dadurch, dass wir einfach über eine längere Zeit mitteln, sodass sich der Einfluss von kleinen Störungen in der Anströmung einfach halt herausmittelt. Wie erzeugt man in dem Windkanal künstliche starke Böen? Also hier war vorgesehen, durch diese Klappen, die sich stromab von dem Gebläse befinden, schlagartig den Diffusor zu blockieren und somit eine Blockage von dem ganzen Kanal zu erreichen, sodass man einen schlagartigen Abfall von der Strömungsgeschwindigkeit hat. Und diese Klappen, die sind pneumatisch angetrieben. Man kann da in einem Bruchteil von einer Sekunde diese Klappen zumachen und hat dann also schlagartig eine Sprungfunktion in der Windgeschwindigkeit im Kanal. Gibt es ein paar Beispiele für Dinge, die in letzter Zeit hier untersucht wurden? Das bekannteste Beispiel in der Mitte, das ist das Leitwerk von dem Solarflugzeug Icaré. Das Icaré hat an einem Solarflugzeugwettbewerb 1996 teilgenommen und hat den Wettbewerb trotz internationaler Beteiligung gewonnen. Und das ganze Leitwerk inklusive Antriebsstrang wurde hier in dem Kanal optimiert. Und man brauchte für diese Optimierung halt einen Kanal, bei dem man das Leitwerk 1:1 reinstellen konnte, weil man auch den Einfluss von dem Antrieb auf das Leitwerk und vom Leitwerk auf den Antrieb simulieren wollte. Und neueren Datums, wir haben ab und zu Industrieaufträge, wo sehr lustige Sachen untersucht werden, zum Beispiel wie lange sich ein Schirm in der Anströmung halten kann, bis er zusammenklappt. Und dann haben wir rege Kundschaft, die sich halt mit Markisen beschäftigt und da wird der Kanal wie ein Riesengebläse benutzt. Die Markisen werden dahinter aufgebaut und mit unterschiedlichen Strömungsgeschwindigkeiten angeströmt und man untersucht dann hier zum Beispiel das Flatterverhalten von solchen Markisen. Hier sind noch ein paar Bilder von einem Projekt, was letztes Jahr zusammen mit der TU Delft gelaufen ist. Die haben hier Messungen gemacht an einem sogenannten Kite. Das sind solche Drachen, die man zum Beispiel zum Kitesegeln verwendet, wo die Leute irgendein Board unter den Füßen haben und dann geht es schnell übers Wasser. Und die Leistungsfähigkeit, Auftrieb, Widerstand von so einem Kite wurde hier da im Detail untersucht. Und der Kanal hat die Möglichkeit geboten, dass man ein mittelgroßes Kite 1:1 reinhängen konnte, mit Kraftmessdosen versehen konnte und dann die Kräfte an diesem Kite messen konnte. Die nächste Station auf unserem Weg durch die Windkanalsammlung der Uni Stuttgart war der Gebäudewindkanal. Zunächst haben wir uns ein paar Gebäudemodelle angeschaut. Also wir sind hier in der Modellausstellung gelandet für den Bereich Gebäudeaerodynamik und wir haben hier Modelle zum Beispiel vom Stuttgarter Fernsehturm und vom Gottlieb-Daimler-Stadion und von einigen Moscheen. Genauso haben wir hier Modelle von Brücken. Das sind typische Objekte, die zum Beispiel im Bereich Gebäudeaerodynamik bei uns in einem speziellen Windkanal untersucht werden. Es geht wirklich sehr viel um Lasten an Gebäuden. Man muss sich halt vorstellen, die Gebäude unterscheiden sich ja immer mehr von dem, was man früher vielleicht mal gebaut hat. Und es gibt natürlich für Gebäude dann irgendwelche Kataloge mit Lastannahmen, die man zu treffen hat. Und diese Lastannahmen sind natürlich so formuliert, dass sie quasi auf der sicheren Seite sind. Und wenn man dann feststellt, das Gebäude, was man jetzt bauen will, was vielleicht sehr filigran aussehen soll, würde dann sehr viel schwerer werden, um diesen Lasten halt standzuhalten, dann kann man halt sagen, okay, ich glaube, dass mein Gebäude aber aerodynamisch viel besser ist als das, was in den Lastannahmen drinsteht. Deswegen gehe ich jetzt in den Windkanal und überprüfe diese Lastannahmen am Gebäude selber, an einem Modell. Und wenn ich dann nachweisen kann, dass die wirklichen Windlasten an meinem Gebäude deutlich niedriger sind wie die Lastannahmen aus dem Katalog, dann bekomme ich unter Umständen die Möglichkeit, auch diese niedrigeren Lastannahmen halt anzusetzen. Wir haben uns dann den Gebäudewindkanal an sich angeschaut. Wir sehen, dass jetzt da im Einlaufbereich im Gegensatz zum Laminarwindkanal einiges reingebaut wurde, was ganz und gar nicht aerodynamisch aussieht, nämlich zum Beispiel solche dreiecksförmigen Strukturen und zusätzlich halt Klötze auf dem Boden und Siebe, Netze auf dem Boden. Und diese Strukturen sollen dafür sorgen, dass die Luft künstlich verwirbelt wird und dass wir eine Anströmung für das Gebäude bekommen, wie es normalerweise das richtige Gebäude auch sehen würde. Also eine Verwirbelung, wie sie halt in der normalen bodennahen Atmosphäre üblich ist. Zu guter Letzt haben wir uns dann den Überschallwindkanal angeguckt und das war eine Überraschung. Das, was jetzt hier nicht auf Anhieb wie ein Windkanal aussieht, ist unser sogenanntes Stoßwellenrohr. Das ist im Prinzip ein 120 Meter langes Rohr und das Rohr kann etwa in der Mitte geteilt werden und wird dort durch eine Membran abgetrennt und dann kann in einem Teil des Rohrs Überdruck erzeugt werden und im anderen Rohr kann man das abpumpen. Und wenn man diese Membran sprengt, dann setzt sich eine sehr schnelle Strömung in Bewegung vom Überdruckteil in den Unterdruckteil. Und dazwischen ist eine Lavaldüse und in dieser Lavaldüse wird dann Überschallgeschwindigkeit erreicht und der Kanal geht bis Mach 4. Also was man da jetzt als Weißes sieht, das sind die Lavaldüsen. Der engste Querschnitt ist also der schmalste Bereich da vorne und die Messung erfolgt quasi stromab. Das heißt, uns käme jetzt die Strömung entgegen und was da sehr massiv aussieht, das ist die Aufhängung für das Modell. Das Modell ist praktisch stromab vom engsten Querschnitt dann aufgehängt und kann dort vermessen werden. Der Überschallwindkanal sieht erheblich massiver und stabiler aus als der Laminarwindkanal beispielsweise. Es sind natürlich viel höhere Geschwindigkeiten und Kräfte am Werk. Aber auch aerodynamisch hat Unterschallströmung und Überschallströmung nicht viel miteinander zu tun. Also es ist schon ein gewaltiger Unterschied, weil in einer Unterschallströmung ist es so, dass sie Störungen von Strom ab nach Strom auf ausbreiten können. Das heißt, wenn ich meine Hand hinhalte in eine Strömung, dann ergibt sich ein Aufstau, der sich relativ weit nach vorne fortpflanzt. Wenn ich eine Überschallströmung habe, dann bekomme ich irgendwo einen Stoß. Und in diese Überschallströmung davor pflanzen sich keine Störungen rein. Demnach sehen Überschallflugzeuge und Profile natürlich auch völlig anders aus. Außer, dass es einen Flügel hat und einen Rumpf hat, mit einem Unterschallflugzeug eigentlich nicht mehr allzu viel gemein. Zum Beispiel ist es so, dass die Profile für Überschallflugzeuge meistens sehr spitzig sein müssen. Und bei Unterschallflugzeugen ist es so, dass man für eine runde Profilnase sorgt, um besonders gute Aerodynamik zu haben. Das liegt im Wesentlichen daran, dass man versucht, den Widerstand zu reduzieren, weil für Überschallflug benötigt man sehr, sehr viel Energie. Und wenn man da nicht dafür sorgt, dass die Widerstände klein sind, dann braucht man halt sehr viel Antriebsleistung. Und die Widerstände setzen sich aber anders dort zusammen als im Unterschall. Im Unterschall hat man den größten Teil Reibungswiderstand. Im Überschall nimmt ein sogenannter Wellenwiderstand einen Großteil vom Widerstand ein im Vergleich zum Unterschall, wo diese Widerstandsform gar nicht vorkommt. Und auch die relevanten Ähnlichkeitszahlen sind im Überschallbereich andere. Insbesondere ist die Übertragbarkeit von Ergebnissen im Unterschallbereich auf den Überschallbereich nicht gegeben. Nee, im Überschall sind halt Machtzahl zum Beispiel eine ganz relevante Kennzahl, während die im langsamen Flug im Unterschall gar keine Rolle spielt. Okay, damit sind wir am Ende unserer virtuellen Tour durch die Windkanäle und die Aerodynamik. Für mich und Nora war das natürlich keine virtuelle Tour, sondern eine wirklich echte Tour, war sehr interessant. Wir bedanken uns natürlich bei Werner Wirtz, dass er sich die Zeit genommen hat. Die Musik in dieser Episode wie immer vom Podsafe Music Network. Wir haben bisher gespielt Ann Davis, Bob Gentry und jetzt kommt noch ein bisschen Shadow Circus. Danke fürs Zuhören, danke fürs Runterladen, bis zum nächsten Mal. From the bottom of my heart. Wissenschaft und Technik im Kopfhörer. Produziert von Nora Ludewig und Markus Völter. Lizenziert unter der Creative Commons Non-Derivative 3.0. Das bedeutet, ihr könnt den Inhalt für nicht kommerzielle Zwecke verwenden. Ihr könnt nichts ändern und ihr müsst auf die Quelle verweisen, also auf omegataupodcast.net. Für weitere Details siehe creativecommons.org. Die Musik ist vom Podsafe Music Network unter music.podshow.com. Omega Tau findet sich im Internet unter omegataupodcast.net sowie auf Facebook. Wir freuen uns über Feedback jeglicher Art, entweder als Kommentar auf der Webseite, via E-Mail an feedback@omegataupodcast.net, als selbst aufgenommenes MP3 via E-Mail oder mittels unserer Voicebox unter 03212 109 1627. Danke fürs Runterladen. Your way.